Schauen Sie denn nicht zum Himmel über ihn, wie wir ihn aufgebaut und geschmückt haben, und dass er keine Spalten hat?